haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Wilde 3, erster Teil. Die beiden Frauen, die sich anmutig auf die beiden klapprigen Holzstühle setzten, sahen aus, als hätte sie gerade jemand umständlich und mehrere Stunden lang geschminkt. Sie dufteten dezent nach Parfum, sie lächelten geübt und auch ihr Augenaufschlag war nicht ohne. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich in Acht nehmen. Wir sind Linda und Fiona. Zusammen mit Rahel sind wir die Wilde 3. Darauf wäre ich nie gekommen. Sie haben sicherlich schon von uns gehört. Müsste ich das? Allerdings, alle kennen uns. Und was machen Sie? Die Wettervorhersage im Fernsehen oder noch gewagtere Dinge? Wir stehen sehr erfolgreich auf der Bühne und singen frivole Lieder. Frivole Lieder? Tun Sie jetzt nicht so, als ob Sie nicht genau wüssten, wer wir sind und wer ich bin. My Fair Lady, Sie erinnern sich? Wir hatten mal was zusammen. Wie hieß das Hotel? My Fair Lady. Ich habe dir gesagt, dass diese Detektive Idioten sind. Wir hätten uns besser einen gut aussehenden Anwalt genommen. Jetzt aber schön langsam mit den wilden Pferden. Ich bin der Beste in der Stadt. Beweisen Sie es uns. Ohne Vorschuss läuft bei mir nichts. Um was geht es überhaupt? Soll ich nach der dritten Wilden suchen? Es geht um Geld. Es geht fast immer um Geld. Rahel behauptet, dass unsere Gage gestohlen wurde. Wir aber glauben, dass sie uns hintergangen hat. Mhm. 60.000 Franken. Sie verdienen 60.000 an einem Abend. Die Summe wurde uns nach einem sehr erfolgreichen Gastspiel ausbezahlt. Danach gingen Linda und ich essen und Rahel sollte das Geld im Hotelsafe verstauen. Doch noch vor dem Hotel stieß sie mit einem Mann zusammen. Angeblich. Sie sagt, dass er ihr das Geld gestohlen hat. Angeblich. Ich sehe schon, Sie glauben der wilden Dame nicht. Weshalb überlassen Sie die Aufgabe nicht der Polizei? Die reden einmal mit der Frau und danach wird sie gestehen, weil sie den Anblick des Polizisten nicht länger als 5 Minuten aushält. Es sind in jener Nacht ein paar Dinge geschehen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Ein paar Dinge? Eine wilde Orgie? Linda und ich hatten uns im Anschluss an die Strapazen bei 2 jungen Männern erholt. Meinem Mann würde das gar nicht gefallen. Und meinem Image wäre es abträglich. Für jemand, der frivole Lieder singt, sind Sie ganz schön prüde. Darum geht es nicht. Der junge Mann ist Sportler. Zu meinem Image gehört es aber, dass ich nur mit kaputten Typen herumhänge. Und ich bin die treue Ehefrau und Mutter. Daran soll sich nichts ändern. Ein nettes Trio. Mit wem hat sie die dritte im Bunde vergnügt? Das würden wir auch gerne wissen. Sie hat garantiert einen Komplizen. Vielleicht der Flick. Das ist ihr Manager. Die beiden boten mir einen Einblick in das Innenleben der Wilden 3. Als sie mir auch noch eine Kostprobe ihres Gesanges zumuteten, hielt ich verzweifelt die Hände an beide Ohren und flüchtete ins Treppenhaus. Ich nahm den Auftrag trotzdem an. Simon Flicks Künstleragentur befand sich in einem heruntergekommenen Geschäftshaus, aus dem Männer mit gesenktem Blick ins Freie traten. Ich könnte mir problemlos eine bessere Lage leisten, aber hier bin ich mittendrin statt nur dabei. Zudem lege ich Wert darauf, dass die Künstler nicht das Gefühl bekommen, ich sei ein Abzocker. Bei mir wird fair betrogen, sage ich immer. Das hört sich vernünftig an. Was ist mit der Wilden 3? Die vertrete ich nicht. Leider. Die Tour läuft überraschend gut. Das hätte niemand erwartet. Ja, aber Sie vertreten Rahel Grebel. Ja, möchten Sie sie buchen? Was kostet die Dame für eine Nacht? Vielleicht Ihr Soloprogramm, Tucholsky mit Trommel? Ja, das geht nicht. Mein Büro ist ringhörig. Sie soll in Ihrem Büro auftreten. Einen Firmenanlass, ein Jubiläum. Ja, genau. Genau, 20 Jahre Waschsalon Meloni. Da, wo aus schmutziger Wäsche ein Honorar wird. Noch nie gehört. Normalerweise macht Frau Greber keine Firmen. Sie mag lieber Publikum, das wegen ihr kommt und nicht, weil es was zu essen gibt. Bei mir gibt es nichts zu essen und alle werden nur wegen ihr kommen. Kann ich vielleicht die Details mit der Sängerin persönlich besprechen? Das sollte machbar sein. Sie sind sich aber bewusst, was ein solcher Anlass kostet? Er schrieb mit einem Füllfederhalter eine Zahl auf einen Schreibblock, drehte ihn um und mir wurde schwindlig. Die Dame verlangte an einem Abend so viel, wie ich nicht einmal jeden Monat verdiente, wenn überhaupt. Wenig später wunderte ich mich allerdings über die bescheidene Wohnung, in der mich Frau Grebel empfing. Flick ist nicht mehr mein Agent. Davon scheint er nichts zu wissen. Ich habe mich lange genug mit Mittelmaß herumgeschlagen, auf und hinter der Bühne. Meinen Sie damit die Wilde Drei? Sie müssen doch zugeben, dass ich aus dem Trio herausrage. Oh, mit den richtigen Absätzen könnte es hinhauen. Gesanglich können mir die beiden nicht das Wasser reichen. Deshalb sind sie jetzt auch hier, oder? Sie treten für 4.000 Franken an Firmenanlässen auf. 6.000. Ab sofort sind es 6.000. Mein Marktwert steigt und steigt. Ja, und wo kann man das nachlesen? Ich würde gerne mal meinen Marktwert erfahren. Vielleicht könnte ich mit Seemannsliedern auf Tournee gehen. Sind Sie Sänger? Nur wenn es von einem Kunden gewünscht wird. Meine Agenda ist schon ziemlich voll. Welcher Abend käme für den Auftritt in Frage? Ja, vielleicht sollte ich das mit Ihrem neuen Agenten besprechen. Tun Sie das. Er ist ein ganz anderes Kaliber, keine 30 und schon enorm erfolgreich. Fährt einen Jaguar, hat seine Agentur an einer erstklassigen Adresse. Im Sommer fliege ich nach Austin und nehme eine Country-CD auf. Das wird mein internationaler Durchbruch. Da ich befürchtete, dass sie mir ein paar Kostproben ihrer gesanglichen Fähigkeiten darbieten wollte, schaute ich auf die Uhr und griff zu meinem Handy, so wie das alle vielbeschäftigten Menschen tun. Sie reichte mir die Karte ihrer neuen Agentur. Sie lag mitten in der Altstadt in einem Haus, in dem vor 400 Jahren irgendein bekannter Einheimischer gelebt hatte. Vor dem Haus stand ein anderer Einheimischer, der aussah, als warte er seit 400 Jahren auf seine Pensionierung. Üble Sache, Maloney. Es muss einen Schusswechsel gegeben haben. Der Tote schleppte sich ins Treppenhaus. Ein Toter, der sich ins Treppenhaus schleppt? Hat er auch gleich noch seinen Mörder verraten? Der Mann starb im Treppenhaus. Haben Sie die Schüsse gehört? Oder sind Sie wieder einmal ganz zufällig zu einem Tatort unterwegs? Ich habe gehört, dass es hier im Haus eine Künstleragentur hat. Ich habe eine Nummer einstudiert. Der schnarchende Polizist, der Kreuzworträtsel löst. Damit bewerbe ich mich für den diesjährigen Kleinkunstpreis. Die Künstleragentur liegt tot im Treppenhaus. Gian Maria Pipistrello ist tot. Das war sein Künstlername. In seinem Pass steht der Name Heinz Pannenstiel. Und der Mann wurde erschossen. So ist es. Vermutlich heute früh. Es wurde gemeldet, dass Schüsse fielen, aber niemand wusste genau wo. Eine Anwohnerin hat die Leiche des Mannes im Treppenhaus entdeckt. Dann bleibe ich vorerst Privatdetektiv. Tun Sie mir und der Bevölkerung dieser Stadt einen Gefallen, Maloney. Spielen Sie Lotto und gewinnen Sie, aber nicht zu viel. Tatsächlich hätte ich gegen einen Lottogewinn nichts einzuwenden gehabt. Aber vielleicht war es meine Bestimmung, die richtigen Täter zu überführen. Und vielleicht landete ich deshalb immer dort, wo gerade jemand ermordet worden war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Wilde Drei, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Wilde Drei. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Zwei Mitglieder eines weiblichen Gesangstrios engagieren Maloney, weil sie glauben, dass die Dritte im Bunde sie um die Gage ihrer letzten Tournee betrogen hat. Die Verdächtige wiederum träumt von einer Reise nach Austin und einer CD mit Country Music, die ihr den erhofften Durchbruch bringen soll. Ihr neuer Künstleragent dürfte ihr dabei allerdings kaum behilflich sein, wird er doch im Treppenhaus vor seiner Agentur ermordet aufgefunden. Am nächsten Morgen überlegte ich lange, wem ich die Aufwartung machen sollte. Schließlich entschied ich mich für meine beiden Klientinnen, auch wenn ich in dem Fall noch nicht viel weitergekommen war. Sie luden mich auf eine Shopping-Tour ein. Shoppen ist Balsam für die Seele. Und die Pest für das Bankkonto. Sie haben in einer Stunde mehr Kleider gekauft, als ich in einem Jahr einkaufe. Dann, wenn es einem dreckig geht, sollte man sich was Gutes tun. Wussten Sie eigentlich, dass Rahel Gräber eine Solo-Karriere plant? Ach, das ist doch ein alter Hut. Mhm. Sie träumt seit Jahren davon, findet aber keinen Produzenten. Wahrscheinlich hat sie das Geld unterschlagen, um damit eine CD aufzunehmen. Genau. Eine CD kostet derart viel. Oh, wenn man mit den besten Musikern zusammenarbeiten und gute Songs covern möchte, dann wird es teuer, ja? Songs covern? Ja, ist das gefährlich. Sie tun doch nur so, als würden Sie Bahnhof verstehen. In Wirklichkeit gehören auch Sie zu unseren Fans. Sie wollen es bloß nicht zugeben. Genau. Wahrscheinlich verfolgen Sie unsere Karrieren schon seit Jahren. Ich verfolge jede Menge Leute, aber bei Sängern mache ich eine Ausnahme. Egal, ob männlich oder weiblich. Sie wollen Rahel nicht überführen. Doch, doch, wenn es etwas zu überführen gibt. Ja, sie hat das Geld garantiert. Weshalb konfrontieren wir sie nicht einfach? Ach, mit dieser Person rede ich nicht mehr. Genau. Wir planen bereits eine neue Tournee. Zu zweit. Die Wilde Zwei. Wir nennen uns Duo Infernal. Und singen teuflische Lieder. Wir werden einen jungen, knackigen Tänzer engagieren. Sowas zieht. So kommen Männer und Frauen in unsere Show. Und wer ist Ihr Manager? Wir managen uns allein. Wir haben genug Erfahrung. Auf Typen wie diesen Flick können wir verzichten. Und was ist mit Pfannenstiel? Ist das ein Berg? Ja, mein Pipistrello. Oh, armer Kerl. So jung, aber ich habe nicht nur Gutes über ihn gehört. Aber über Tote soll man nicht lästern. In meinem Beruf hört man gerne Schlechtes über Mordopfer. Nur raus damit. Ja, er war nicht seriös. Viele Versprechungen, aber nichts dahinter. Ich kenne keinen namhaften Künstler, der von ihm vertreten wurde. Nur Schall und Rauch. Wie gehen Sie jetzt vor, Maloney? Können Sie die Rahel nicht einfach unter Druck setzen, ihr drohen? Sie ist eine Angsthase, sie wird alles gestehen. Wir brauchen die Gage. Sie sehen ja, wie schnell wir unser Geld ausgeben. Ja, oh, lass uns doch in die Boutique da drüben gehen. Komm. Ja. Ihre Augen glänzten und ihre Kreditkarte frohlockte. Bevor ich mir die wilde Dritte noch einmal antat, besuchte ich den Künstleragenten Flick, der sich gerade telefonisch mit einem Interessenten unterhielt. Schriftsteller? Machen Sie Slam-Poetry und schreiben Sie Kolumnen? Was, keine Kolumnen? Schrott, mir doch egal, sowas zieht. Wie? Gute Kritik in der NZZ? Die liest doch niemand. Wie sehen Sie aus? Was? Aha, ja, habe ich schon gesehen. Nein, das wird nichts. Wie? Kriterien, natürlich habe ich Kriterien. Im Moment laufen junge, gut aussehende Autorinnen, die Kolumnen schreiben, in denen mindestens einmal das Wort Ficken vorkommt. Wie? Mir doch egal. Rennen Ihnen Pfannenstiels Klienten die Bude ein? Schön wäre es, ja. Aber der Pipistrello hatte keine Klienten. Der hat nur große Sprüche geklopft. Er war ein Konkurrent. Rahel Gräbel wollte mit ihm zusammenarbeiten. Die Gräbel? Davon weiß ich nichts. Kann aber schon sein, dass er ihr Honig um den Mund geschmiert hat. Rahel Gräbel geht davon aus, dass sie bald ganz groß herauskommt. Jeder geht davon aus. Ich lebe aber hauptsächlich von denen, die solides Handwerk liefern. Die Topshots arbeiten mit den großen Agenturen zusammen. Vielleicht stritten sie sich mit Pfannenstiel, weil er ihren Klienten ausspannen wollte. Was für ein Blödsinn. Ich hatte nie etwas mit ihm zu tun. Wenn jemand so blöd ist, sich mit solchen Typen einzulassen, bitteschön. Ich halte niemanden von seinem Elend ab. Ich habe gehört, dass er kurz vor der Insolvenz war. Und von wem haben Sie das gehört? In der Branche kennt doch jeder jeden. Sowas spricht sich rasch herum. Auch wenn sich ein Gesangstrio zerstritten hat. Die Wilde Drei, die haben sich nicht zerstritten. Die konnten sich noch nie leiden. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Drei abgehalfterte Sängerinnen, ganz hübsch anzusehen und mit passablen Stimmen. Ich war überrascht über den Erfolg, deshalb bot ich den Dreien an, künftig von mir vertreten zu werden. Aber so wie es aussieht, werden die drei nicht mehr gemeinsam auftreten. Also halte ich mich an Rahel Gräbel. Die aber hat sie hinter ihrem Rücken verlassen. Wie gesagt, davon weiß ich nichts. Künstler sind schwierige Typen. Die ändern manchmal ihre Meinung innerhalb Stunden. Deshalb zählt für mich nur, was schriftlich in meinen Ordnern abgelegt ist. Und da finden Sie eine Vereinbarung zwischen Gräbel und mir. Er zeigte auf ein Metallregal, auf dem einige dicke Ordner standen. Da er keine Anstalten machte, mir die Vereinbarung zu zeigen und er eine Nummer wählte, verließ ich die Agentur grußlos und rief Frau Gräbel an. Eine Haushälterin meldete sich und versuchte mir auf Chinesisch oder Thailändisch etwas mitzuteilen. Ich verstand nichts und fuhr zurück in mein Büro. Dort wurde ich erwartet. Sie könnten wenigstens Ihre Handynummer an die Tür kleben, damit man nicht stundenlang auf Sie warten muss. Jede Minute, die man auf mich wartet, ist eine gute Minute. Wie haben Sie herausgefunden, wer ich bin? Linda hat mich gestern Nacht angerufen. Sie war ziemlich betrunken und hat mir erzählt, dass sie und Fiona einen Detektiv auf mich angesetzt haben. Dann hat sie mir auch gleich noch eine Beschreibung und einen Namen nachgeliefert. Ich habe eins und eins zusammengezählt. Dann zähle ich jetzt auch mal ein bisschen zusammen. Sie brauchten Geld, um in den USA eine CD zu produzieren. Deshalb haben Sie Ihre Freundin um die Gage betrogen. Falsch, Herr Detektiv. Ich bin es, die betrogen wurde. Tatsächlich. Möchten Sie mich engagieren? So ist es. Ich kann aber nicht gleichzeitig für Sie und für Ihre Freundin arbeiten. Vergessen Sie die beiden. Ich bezahle besser. Singen Sie einen Abend lang für mein Honorar. 6.000? Okay, darüber können wir reden. Der Reihe nach. Was ist mit der Gage geschehen? Ich habe das Geld dem Pipistrello überwiesen. Die ganzen 60... Tausender. Nein, nur die 40, die mir nicht gehörten. Er wollte damit an der Börse spekulieren. Ein ganz heißer Tipp. 300% Potenzial in 2 Wochen. Und das haben Sie ihm geglaubt? Er hat mir Bankauszüge gezeigt. Der Typ hat im vergangenen Jahr aus 10.000 80.000 gemacht. Er hatte Insider-Informationen, echte. Und jetzt ist er tot und Ihr Geld ist weg. Ich habe die Belege für die Überweisung. Aber keinen Darlehensvertrag. Natürlich nicht. Wir hätten uns den Gewinn geteilt. Fiona und Linda hätten die 20 Mille gekriegt und ich hätte genug für die Produktion in Austin gehabt. Jetzt aber stecken Sie ganz schön tief drin. So ist es. Und Sie werden mich rausziehen. Sie sollten mit den beiden reden. Das werde ich nicht tun. Finden Sie heraus, was mit dem Geld geschehen ist und bringen Sie es zurück zu mir. Ihre Entschlossenheit war beeindruckend. Ich bat dennoch um ein paar Stunden Bedenkzeit. Eine davon nutzte ich für einen Besuch im Polizeipräsidium. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Dieser Pfannen-Pipistrello hat keine Künstler vertreten. Er hat sich nur überall Geld geliehen, das er in waghalsige Spekulationen steckte. Und damit ist er auch noch 2 Jahre gut über die Runden gekommen. Er hat das Geld zurückbezahlt. Immer so viel, dass die Geldgeber für eine Weile ruhig waren. Und was ist am Ende übrig geblieben? Nur Schulden. Die werden eines Tages auch so enden, Maloney. Ich spekuliere nie. Nie, außer in Mordfällen. Und da meist richtig. Leider bringt das nicht viel ein. Alles Geld ist weg. Auch die 40.000, die vor wenigen Tagen überwiesen wurden. Das Geld wurde noch am gleichen Tag abgehoben. Wir gehen davon aus, dass er von einem seiner Geldgeber ermordet wurde. Zeugen haben eine Frau beobachtet, die kurz bevor die Schüsse fielen, aus dem Haus kam. Die Frau kam aus dem Haus, bevor die Schüsse fielen. Wahrscheinlich ein Trick, Maloney. Vielleicht eine Fernsteuerung. Die Frau wurde mittlerweile identifiziert. Seht ihr? Auf dem Foto war eine der wilden drei zu sehen, allerdings nicht jene, die ich erwartet hatte. Offenbar hatte noch eine andere den Kontakt zum windigen Agenten gesucht. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Wilde 3, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Wilde 3. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. 2 Sängerinnen des Trios, die Wilde 3, bezichtigen die Dritte im Bunde, sie um die Gage einer Tournee betrogen zu haben. Maloney findet heraus, dass die Verdächtige eine Solokarriere starten wollte und dafür Geld benötigte. Ihr neuer Künstleragent entpuppt sich als Betrüger, der Künstler um Geld anpumpt und dieses verspekuliert. Als er ermordet aufgefunden wird, entdeckt Maloney eine weitere Verbindung zum wilden Trio. Und Unsereins stellt sich das Künstlerleben anders vor, als es tatsächlich zu sein scheint. Wenn eine Sängerin wie Fiona Wild an einigen Abenden in einem Tankstellenshop aushilft, dann komme ich mir als Privatdetektiv nicht mehr ganz so elend vor. Linda und Rahel dürfen nichts davon erfahren. Sonst landet es bei der Regenbogenpresse und ich bin unten durch. Weshalb sollten Sie sich zu schade sein, einen solchen Job anzunehmen? Der Imageverlust wäre verheerend. Mit der Perücke erkennt mich keiner und ungeschminkt sieht sowieso jede Frau anders aus. Sie sollten tagsüber weniger shoppen. Das gehört auch zu meinem Image. War es das oder wollen Sie mich noch mehr demütigen? Zu meinem Image gehört es, unangenehme Fragen zu stellen. Im Übrigen haben Sie mich hierher bestellt. Weil ich ein paar Dinge klarstellen möchte. Nur zu. Mich würde interessieren, was Sie bei Pipistrello wollten, kurz bevor er ermordet wurde. Ich habe ihm Geld geliehen. Gratuliere, das war noch dämlicher als die Shoppingtouren. Er hatte eine sehr überzeugende und einnehmende Art. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm. Kein Verhältnis. Wir lernten uns an einer Party kennen und wir gingen danach zusammen ins Bett. Und da hat er Ihnen erzählt, wie aus wenig Geld viel Geld macht, ohne dafür zu arbeiten. Es gibt Menschen, die mit Geld umgehen können. Und es gibt Menschen, die Gier der anderen auszunutzen wissen. Ich hatte nie Reserven. Künstler leben von der Hand in den Mund. Ich habe keine Ahnung, was in einem Jahr sein wird. Es war eine Chance. Wie viel haben Sie ihm gegeben? 10.000. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Und jetzt ist das Geld weg und der Betrüger ist tot. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich war bei ihm, das stimmt. Ich habe gebettelt, dass er mir wenigstens einen Teil zurückgibt. Er schmiss mich mehr oder weniger raus. Er wurde handgreiflich. Er drohte es mir an. Ich ging. Das war alles. Wussten Sie, dass Rahel Grebel die Gage ihrer Tournee auch dem Pipistrello vermacht hat? Sie hat auch mit ihm geschlafen? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das Geld ebenfalls verloren ist. Das ist eine Katastrophe. Sie sollten sich zusammensetzen mit den beiden anderen Sängerinnen. Das geht nicht, wir kriegen sofort Streit. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich wieder vertragen. Okay, vielleicht geht es nicht anders. Wir müssen wieder auf Tournee gehen, so rasch wie möglich. Zu dritt. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Sie willigte trotzdem ein, an einem Schlichtungstreffen teilzunehmen. Es gelang mir, für den nächsten Mittag alle drei Sängerinnen in meinem Büro zu vereinen. Insgeheim erhoffte ich mir mehr als nur ein nettes Gespräch. Denn noch immer war der Mord am Künstleragenten ungeklärt. Ich habe mich nur bereit erklärt, hier aufzutauchen, wenn ich endlich Klarheit darüber kriege, was mit meinem Anteil an der Gage geschehen ist. Und jetzt tischst du uns dieses lächerliche Märchen auf. Ich sage die Wahrheit. Und weshalb hast du nicht einfach deine 20.000 investiert und uns unseren Anteil ausbezahlt? Er sagte, dass sich ein Investment unter 40.000 nicht lohnt und auch nicht machen lässt. Oh. Du hast immer noch 20.000. Das macht je 10 für uns. Genau, hier mit der Kohle. Hopp, hopp, hopp. Und mit was soll ich leben? Du hast einen Mann. Ich bin solo. Ich brauche das Geld dringend. Warum erzählen Sie nicht, dass Sie ebenfalls auf Pipistrello alias Pfannenstiel hereinfielen? Weil es demütigend ist. Du hast dem Kerl auch Geld gegeben? Tu nicht so scheinheilig. Oh. Du hast auch mit dem Typen geredet. Tatsächlich. Jetzt wird es richtig interessant. Ich habe mit ihm über ein neues Projekt geredet. Oh. Du wolltest auch eine Solo-Sache machen? Ja, warum nicht? Hast du ihm auch Geld gepumpt? Bin ich etwa blöd? Sind wir etwa blöd? Wahrscheinlich schon. Das bringt doch nichts. Sie sollten sich vertragen und wieder auf Tour gehen. Ich ziehe mein Ding durch. Mit welcher Agentur? Ja, Mann. Er organisiert mir ein Duett mit Robbie Williams. Ja, Mann, der ist doch ständig pleite. Und wenn er was verdient, zieht er sich durch die Nase. Genau. Und er hat internationale Kontakte. Hast du nicht gewusst, dass Jermann von Pipistrello übers Ohr gehauen wurde? Ja, auch. Das wird ja immer schöner. Er hat mir noch gestern versichert, dass er 40.000 in mich investieren könne. 40.000? Es gibt Leute, die an mich glauben. Niemand bezweifelt das. Aber kommt Ihnen die Summe nicht auch ein wenig seltsam vor? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Natürlich. Jermann hatte ein Motiv. Er hat Pipistrello gehasst. Woher weißt du das? Naja, ich hatte mal eine längere Begegnung mit Jährmann. Oh, du hast mit Jährmann rumgemacht? Oh, viel schlimmer als dieser Snowboarder, mit dem du es getan hast, kann der Jährmann auch nicht sein. Oh, du Miststück. Selber Miststück. Ihr seid beide sowas von daneben. Echt zum Kotzen. Und wann gehen Sie wieder auf Tournee? Nächsten Monat. Die drei umarmten sich und unser Eins wunderte sich wieder einmal darüber, wie schnell sich Situationen ändern können, wenn für alle Beteiligten Vorteile daraus resultieren. Das Trio einigte sich darauf, die 20 verbliebenen Tausender abzüglich eines bescheidenen Meloni-Honorars für die nächste gemeinsame Produktion zu investieren. Ich investierte auch Zeit und Nerven, um den Fall endgültig abzuschließen. Im Namen aller freischlafenden Künstler, Sie sind verhaftet. Das Eishockeyspiel um 8 will ich mir aber noch ansehen. Sie geben zu, dass Sie Pipistrello ermordet haben. Ich habe mich freiwillig bei der Polizei gemeldet, aber die haben nie zurückgerufen. Sie haben den Mord telefonisch gestanden? Ja. Ein Mann sagte mir, dass Geständnisse nur zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr vormittags entgegengenommen werden. Und weshalb haben Sie nicht während dieser Zeit angerufen? Glauben Sie, diese Empfangszeiten seien nur zum Spaß da? Eines Tages müssen geständige Mörder sich in eine Liste eintragen, bevor sie gestehen dürfen. Was glauben Sie, Maloney, wie viele Geständnisse wir jeden Tag erhalten? Leute, die glauben, im Gefängnis sei alles einfacher als bei Ihnen zu Hause. Um die Streu vom Heizen zu trennen, haben wir die Geständniszeiten eingeführt. Nur echte Mörder nehmen sich die Mühe, so früh anzurufen. Kann ich mir das Eishockeyspiel ansehen? Bitte. Nur wenn Sie danach ein lückenloses Geständnis ablegen. Was immer Sie wollen. Pipistrello hat mich ruiniert. Ich ertrug es nicht mehr, den Typen in seinem Jaguar herumfahren zu sehen. Er hat mit den Tausenden vor meinem Gesicht gewählt und gelacht. Da habe ich ihn abgeknallt. Gemeinsam schauten wir uns das Spiel an. Eine Prügelei im letzten Drittel war der Höhepunkt. Der Polizist war mittlerweile eingeschlafen und Jährmann hatte ein Sixpack geleert. Nur ich war nüchtern und wach und wünschte mir eine Flasche Whisky herbei. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Wilde 3, dritter und letzter Teil. Drei. Heute haben mitgemacht der Michael Schacht als Philip Maloney, Jodo Gseidel als Polizist, Baiwi Stolder als Linda Kegi, Peter Fischli als Daniel Jährmann, Sandra Moser als Fiona Wild, Roy Gablinger als Simon Flick, Carol Blanc als Rahel Gräber und natürlich der Peter Schneider als Signetstimme wie immer.